Bist du müde und matt, von dem Weltgetümmel satt? Komm zum Herrn, der dich hält, wenn du meinst, dass alles fällt. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, er ist dein helles Licht. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, er hält, was er verspricht. Wenn du seufzest so schwer, ach mein Gott, ich kann nicht mehr, und der Sturm um dich tost, gibt der Herr dir seinen Trost. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, er ist dein helles Licht. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, er hält, was er verspricht. Er hält über dir Wacht, dir zu helfen hat er Macht. O, vertraue dem Herrn, denn er hilft dir immer gern. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, er ist dein helles Licht. O, schaue auf zum Herrn, er hilft dir immer gern. O, Seel, verzage nicht, was er verspricht.